Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil hat die Kompromissbereitschaft seiner Partei zu grundlegenden Reformen signalisiert. Man sei bereit, aufeinander zuzugehen und die Blockaden hierzulande zu überwinden, sagte der Bundesfinanzminister der Rheinischen Post. Die Bundesregierung arbeite hart daran, die notwendigen Reformen voranzutreiben, was Kompromisse in der politischen Mitte erfordere. Klingbeil betonte, für die SPD sei dabei entscheidend, dass es gerecht zugehe und der Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht geschwächt werde. Bis zur Sommerpause soll der Koalitionsausschuss als zentrales Entscheidungsgremium des schwarz-roten Bündnisses über gleich mehrere Reformprojekte entscheiden. Zuletzt hatte Bundespräsident Steinmeier kritisiert, bislang sei es nicht gelungen, die Vorhaben in einem großen Paket zusammenzuführen, das die Öffentlichkeit überzeuge. Die Europäische Union und Mexiko haben eine erweiterte Fassung ihres bestehenden Handelsabkommens unterzeichnet. Ratspräsident Costa und Kommissionschefin von der Leyen kamen dazu mit Präsidentin Sheinbaum zum ersten Gipfeltreffen beider Seiten seit über 10 Jahren zusammen. Die neue Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass zahlreiche Waren auf beiden Märkten zollfrei gehandelt werden können, wenn auch durch Quoten begrenzt. Das jährliche bilaterale Handelsvolumen beträgt rund 86 Milliarden Euro. Für Mexiko ist die EU nach den USA der weltweit bedeutendste Exportmarkt. Damit das Abkommen in Kraft treten kann, ist eine Zustimmung des Europaparlaments erforderlich. Mehrere deutsche Wirtschaftsverbände äußerten sich positiv zu der Vereinbarung und sprachen von einem Signal für Freihandel, verlässliche Regeln und Transparenz. Die Bewohner der kanadischen Provinz Alberta sollen in einem Referendum über einen ersten Schritt hin zu einer möglichen Abspaltung von Kanada entscheiden. Die Regierungschefin der Provinz Smith kündigt in einer Fernsehansprache eine Abstimmung für den 19. Oktober an. Konkret solle darüber befunden werden, ob ein Prozess eingeleitet wird, der zu einem weiteren und dann auch rechtlich bindenden Referendum über einen Austritt führt. Alberta liegt im Westen Kanadas, hat etwa 5 Millionen Einwohner und ist reich an Öl und Gas. Eine von US-Präsident Trump unterstützte Separatistenbewegung fordert schon länger eine Abspaltung, unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen. Die Bewegung stellt laut Umfragen eine Minderheit dar. Kanadas Premierminister Carney hat sich ebenso wie die beiden großen Parteien gegen eine Abspaltung ausgesprochen. Bei erneuten israelischen Luftangriffen im Südlibanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 10 Menschen getötet worden. Mehrere Personen seien zudem verletzt worden. Die israelische Armee gab an, 2 bewaffnete Personen in der Nähe der israelischen Grenze im Südlibanon getötet zu haben. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Gefahr durch Ebola in der Demokratischen Republik Kongo hochgestuft. In dem Land bestehe nun ein sehr hohes Risiko, sagte WHO-Chef Tedros. Das Virus breite sich auf nationaler Ebene schnell aus. Er betonte, das Risiko für eine weltweite Ausbreitung sei weiterhin gering. Laut der Weltgesundheitsorganisation gibt es in der Demokratischen Republik Kongo bisher 82 bestätigte Infektionen. Außerdem zählt sie 750 Verdachtsfälle und rund 180 mutmaßliche Todesfälle. Die Lage im Nachbarland Uganda ist den Angaben zufolge stabil. Zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen gaben die Vereinten Nationen 60 Millionen US-Dollar aus ihrem Nothilfefonds frei. Ebola-Fieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Für den sich derzeit ausbreitenden Typ gibt es weder einen Impfstoff noch eine Therapie. Das Wetter.

Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr, die Nachrichten. Unionsfraktionschef Spahn sieht mit Blick auf eine angespannte Haushaltslage keine finanziellen Spielräume für ein Plus bei mehreren staatlichen Leistungen. Zuwendungen wie Elterngeld, Grundsicherung, Wohngeld und BAföG werde man absehbar nicht erhöhen können, sagte der CDU-Politiker dem Münchner Merkur. Und solange es kein Wirtschaftswachstum gäbe, werde man in manchen Bereichen auch sparen müssen. So gingen jeden Monat 10.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren, was sich inzwischen auch in den Sozialsystemen und im Haushalt niederschlage. Spahn betonte, es bleibe bei dem einfachen Grundsatz, dass man nur so viel Geld ausgeben könne, wie man einnehme. Zuletzt hatte der Unionsfraktionschef eine Kürzung sämtlicher Subventionen und Steuervergünstigungen um pauschal jeweils 5% vorgeschlagen. Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil hat die Kompromissbereitschaft seiner Partei zu grundlegenden Reformen signalisiert. Man sei bereit, aufeinander zuzugehen und die Blockaden hierzulande zu überwinden, sagte der Bundesfinanzminister der Rheinischen Post. Die Bundesregierung arbeite hart daran, die notwendigen Reformen voranzutreiben, was Kompromisse in der politischen Mitte erfordere. Klingbeil betonte, für die SPD sei dabei entscheidend, dass es gerecht zugehe und der Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht geschwächt werde. Bis zur Sommerpause soll der Koalitionsausschuss als zentrales Entscheidungsgremium des schwarz-roten Bündnisses über gleich mehrere Reformprojekte entscheiden. Zuletzt hatte Bundespräsident Steinmeier kritisiert, bislang sei es nicht gelungen, die Vorhaben in einem großen Paket zusammenzuführen, das die Öffentlichkeit überzeuge. In Dänemark ist ein zweiter Versuch zur Regierungsbildung gescheitert. Der amtierende Verteidigungsminister von der rechtsgerichteten liberalen Partei Paulsen erklärte, er werde König Frederik X. Mitteilen, dass er keine Koalition bilden könne. Paulsen hatte ein Mitte-Rechts-Bündnis angestrebt, konnte aber keine Zustimmung der zentristisch ausgerichteten moderaten Partei erreichen. Zuvor war Anfang Mai bereits die geschäftsführende Ministerpräsidentin Frederiksen von den Sozialdemokraten gescheitert, nachdem die Moderaten die Gespräche abgebrochen hatten. Diese schlugen stattdessen vor, Paulsen mit der Regierungsbildung zu betrauen. Nun kommt es voraussichtlich zu einer sogenannten Königsrunde. Dabei werden die Parlamentsparteien beim dänischen Monarchen vorstellig, um das weitere Vorgehen zu klären. Die Ukraine hat russische Vorwürfe zurückgewiesen, wonach ukrainische Streitkräfte ein Studierendenwohnheim in Luhansk angegriffen haben sollen. Der Generalstab in Kiew bezeichnete die Moskauer Aussagen als gezielte Manipulation. Man habe in der von Russland kontrollierten Region eine Drohnenkommandoeinheit getroffen. Die Ukraine halte sich an das humanitäre Völkerrecht. Russlands Staatschef Putin hatte zuvor erklärt, bei dem Angriff auf ein Wohnheim seien 6 Menschen getötet und 39 verletzt worden. Die Energieminister der Bundesländer haben die Reformpläne des Bundeswirtschaftsministeriums zum Netzausbau kritisiert. Die Länder befürchten, dass das geplante Netzpaket den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen könnte, wie Niedersachsens Energieminister Meyer nach einer Konferenz auf Norderney mitteilte. Der Grünen-Politiker betonte, es bestehe parteiübergreifend ein großer Konsens. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte ihre Teilnahme an dem mehrtägigen Treffen auf Norderney krankheitsbedingt abgesagt. Sie ließ sich von einem digital zugeschalteten Staatssekretär vertreten. Reiche hatte ihre Pläne zuletzt gegen Kritik verteidigt. Klimaschutz ohne Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit sei politisch und wirtschaftlich nicht tragfähig, erklärte die CDU-Politikerin. Das Wetter. In der Nacht gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei, gegen Morgen örtlich Nebel, Temperaturrückgang auf 15 bis 8 Grad, am Tage im Norden und Osten Quellwolken, im Norden vereinzelt Schauer, in den anderen Landesteilen sonnig und trocken, 25 bis 33 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten an der See kühler.